Skish. G-U-D-G. Husensaft Jüngling. Money, Money Boy. German Wings. Blow up. Shish. Time. Shish. Turn up. Pass mir mal den Lubis. Turn up. Skish. Blow up. Lubitz, Andreas Lubitz, Lubitz, Lubitz, Andreas Lubitz, Lubitz, Lubitz, Andreas Lubitz, Lubitz, Lubitz, Andreas Lubitz, Lubitz, Lubitz, Andreas Lubitz, Lubitz, Lubitz, Andreas Lubitz, Lubitz, Lubitz, Andreas Lubitz, Lubitz, Lubitz, Andreas Lubitz. Ich bin Fly Bitch, Andreas Lubitz. Mein Dick ist lang, deiner so wie Q-Tips. Und während du im Zug sitzt, lasse ich mich einfliegen. Ich bin Fly Bitch, so wie drei Fliegen. Wenn ich auf die Stage komm, schreien Girls wie im Airplane. Ich bin nicht im Flugzeug, ich bin auf der Fastlane. Lubitz, keiner hat ihn zurückgehalten. Penis ist so lang, die Mutter denkt, sie muss ne Krücke halten. Die Tür auf ins Game, keine Cockpit-Tür. Du fliegst in die Alpen rein, ich fliege zur Côte d'Azur. Du stürzt auf der Party ab, schon nach zwei Bier. Andreas Lubitz ist hier, bei der Stewardess. Order ich Orangensaft, frag nicht was für Saft, einfach Orangensaft. Trader werden pulverisiert, so wie die Lufthansa-Tochter. Ich hab Gucci, Louis, MCM, Fendi und Prada-Koffer. Frag nicht was für Saft, Saft von einer Ananas. Einfach nur Orangensaft. Liebe German Wings, wir sind keine Tieffliege. Trau nicht Burger King, doch es gibt jetzt Beef-Feeder. In Berlin, in den Streets, ohne Bodyguard. Denn die Gun von Paul ist mein Bodyguard. Robin Jeans, no Hollister. Ich habe die Donnerstein. Yellow Diamonds, Farbe wie Bananensplit. Magazin, Fan, Chopper, ein Bananenclip. Das ist nicht das Internet, bin ich mit der Gun Schuh. Das Louis V. Bandana hat die Größe von dem Schrank. Und das Lied in den Groupie-Slots, wenn du wieder mal nur eine Lupe zwarst. In den Groupie-Slots und der Posis platz und wir fetzen ihre Baby-Smarts. Die mit dem Orangensaft, frag mich was für Saft. Einfach Orangensaft. Lubitz, Lubitz, Andreas Lubitz, Lubitz, Lubitz.